Der russische Rundfunk Sputnik berichtete jüngst über das Interview von seinem Reporter mit Alejandro Gaudebenos, Vorsitzendem der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea, mit dem Hauptsitz in Spanien. Beim Interview hob der Vorsitzende hervor, Korea werde künftig ein sehr entwickelter und zukunftsorientierter sozialistischer Staat. Die koreanische Halbinsel solle getreu dem Geist der gemeinsamen Erklärung, die auf den historischen Nord-Süd-Gipfeltreffen angenommen und veröffentlicht worden seien, wieder vereinigt werden.